When the people are die, the first body they make massage with the butter, then they washing body with the water. Then he wrapped cloth. If is the young woman die, they put red color sari. If is the young man die, white color sari. If is old man or old woman die, they can put any color of sari. Then he stake 2 big bamboo and attach 5 stick in the middle. They make like a statues. Then 4 people are carrying a body. They're singing in the way Ram Naam Sat Hai. Ram is name of the god Rama. Sat means everything right, nothing wrong. Ein Labyrinth, aus dem man herausfindet, ist kein Labyrinth. Ein Labyrinth, aus dem es keinen Ausweg gibt, ist kein Labyrinth. Delhi, indisches Kriminaltraumspiel von Markus Braun. In Goa ging der Monsun mit heftigen Regenschauern zu Ende. Das arabische Meer verdaute die frischen Wassermassen und ein blasser Mitteleuropäer, so konnte man in der Zeitung lesen, ertrank in Kolwa. In einer europäischen Hauptstadt öffnete Sophie die Tür eines Hotelzimmers. Eine hinterhältige Oktoberpfütze hatte ihr gerade die Wildlederpumps ruiniert. Please come in. Als sie den Kopf in den Nacken warf, gab ihr blondes Haar zur vollen Zufriedenheit des Kunden ein scharf geschnittenes, doch warmes Gesicht frei. Be comfortable. Sie trug einen schwarzen Pelzmantel, ein cremefarbenes Kleid und Handschuhe. Die Dame zählte zweifellos zu den Besten ihres Faches und hatte einen entsprechenden Preis. Sie lächelte nicht. Do you want anything to drink? Yes, with pleasure. Der indische Baulöwe erhob sich, um Sophie einen Wein zu bringen. Da sein empfindlicher Magen keinen Champagner vertrug, hatte er sich eine Flasche Pinot kommen lassen. Trotz der Vorsichtsmaßnahme rebellierten seine Innereien bei der ruckhaften Aufwärtsbewegung. Please, thank you. Die gefährliche Schönheit, die sein Herz kurzzeitig zum Rasen brachte und die weitaus teurer war, als er angenommen hatte, bevorzugte ebenfalls Wein. Aber davon erfuhr der an englischen Privatschulen ausgebildete Inder nichts mehr. Er wunderte sich noch, warum Sophie sein Gesicht mit einem Foto verglich. Dann erschienen ihm seine Ahnen, seine tote Frau, seine Tochter. Er dachte wehmütig an all die Hotels, die er noch hatte bauen wollen, und an ein kleines Dienstmädchen, mit dem er viel Unsinn angestellt hatte, und dass das Leben jetzt zu Ende ging. Ha? Womit er recht hatte. What's the matter? What are you doing? Ein Schuss aus einer kleinkalibrigen, schallgedämpften Waffe in die Stirn genügte. Ah! Seine bezaubernd professionelle Killerin wartete die letzte Sekunde seines Lebens ab und trank sein Glas leer, ohne den Rand mit den Lippen zu berühren. Als Kind hatte Göster lange Abende damit verbracht, Filme im Kopf nachzuspielen, mit ihm in der Haupt- oder, wenn die Helden zu alt waren, in einer glänzend ausgebauten Nebenrolle. Erst wenn er Herz und Busen der Dame erobert hatte, gelang es ihm einzuschlafen. Do you like anything to drink? Yes, a white wine, please. And for you? A gin, please. For me also. Göster hatte sein Reiseziel ohne Leidenschaft gewählt, nur aus dem Gefühl, Europa verlassen zu müssen. Die Reise verdankte er seiner Mutter. Das Ticket war ihr Geschenk zum Architektendiplom gewesen. Es war dunkel draußen und sie überflogen den Irak oder Persien. 10 Kilometer unter ihnen fackelte das Gas aus Ölquellen ab. Winzige Zungen, die an der Nacht leckten. Thank you. You're welcome. Nicht, dass Göster Angst bei seinem ersten Flug gehabt hätte. Aber das Wissen, sich in einer tonnenschweren Stahlkonstruktion mit einem Haufen fremder Menschen durch die Luft zu bewegen, erzeugte in ihm eine eigenartige Mischung aus Widerwillen und Ergriffenheit. Noch einen Weißwein, bitte. Jetzt bemühte sich Göster, seine Killerin, deren Vorbild links vor ihm saß und sich ständig Wein nachschenken ließ, sicher aus dem Hotel zu lotsen, vorbei an einem misstrauischen, aber faulen Portier und einer rumänischen Großfamilie. A white wine, please. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf Delhi. Die Temperatur dort beträgt immer noch mehr oder weniger angenehme 32 Grad Celsius. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis unser Flugzeug gelandet ist. This is for attention of passenger, Ms. Jyoti Kulhari. Passenger traveling on Air France flight AF177 to Paris. Ah, hey, hey, yum, that dumb, get a tagata. Hey, hey, yum, that dumb, get a tagata. Hey, dumb, get a tagata. Das. Yes, sir. Yes, Indien. Der Hund lebte noch. Haut und Knochen in minimalen Bewegungen. Fliegen und wanzenartige Blutsauger saßen auf seiner nur noch spärlich behaarten gelben Haut. Steig ein! Clay, Gösters großer schwarzer Sitznachbar aus dem Flugzeug, arbeitete in der amerikanischen Botschaft und machte Göster, nachdem sie sämtliche Gin-Vorräte der Airline geleert hatten, das Angebot, dort zu übernachten. Clay besaß ein ganzes Haus für sich. Bin gleich wieder da. Mach's dir gemütlich, der Kühlschrank ist voll. Es gab Gin, Eis und Milch. Es war ein Charakterfehler. Ab einem bestimmten Alkoholpegel konnte Göster nicht mehr aufhören zu trinken. Von der unkoordinierten Bewegung eines Ellenbogens aus seiner Standfestigkeit gerissen, legte sich ein niedriger Tisch voller Papiere demütig auf die Seite. Scheiße! Als Göster die auf dem Boden verstreuten Unterlagen aufhob, fiel ihm ein Blatt in die Hand. Der Grundriss einer Dachterrasse. Eine Straße. Natürlich schaut ein Architekt sich einen Plan an. Auf der Dachterrasse ein Männchen. Mit einem Gewehr. Vor der Dachterrasse die Straße. Zielentfernung. Das Dokument enthielt alle nötigen Einzelheiten. Datum und Ort. Und den Namen des Opfers. Raj Khetra, Chef der radikalen Hindu-Partei Shiv Sena. Hey, man. Alles klar, Mister? Ja. Ja, klar, alles klar. Trinken wir noch einen. Pass auf dich auf. Du brauchst ein paar Tage, um dich an das Klima zu gewöhnen. Okay. Und trau niemanden. Sogar wenn du auf der Post Briefmarken kaufst, wirst du beschissen. Danke, Daddy. In welchem Hotel willst du? Main Bazaar Krishna oder so. Göster war nicht bewusst, woher er den Namen kannte. Nee, das taugt nichts. Such dir was am Indira Gandhi Place. Zu Befehl. Okay, Mann. Your room, Mister. Excellent. Das Hotelzimmer kostete nur 5 Euro. Keine Klimaanlage, Geckos an den Wänden. Ein vergittertes Fenster auf den Flur hinaus. Eine Pritsche, ein Stuhl. Ein Deckenventilator im Pensionsalter. In einer Nische ein Waschbecken, ein Rohr, aus dem vermutlich Wasser kommen würde, und ein tellergroßes Loch im Boden. Das war es, was Göster am meisten irritierte. Das Duschwasser verschwand im gleichen Loch. Gespült wurde mit einem Eimer. Die Bettdecke sah aus wie die Karte einer unbekannten Welt. Das Weiß der Ozeane war vor Urzeiten gewichen und Erdteile und Inseln von majestätischer Größe dominierten mittlerweile die Oberfläche. Göster hoffte, dass sich noch kein tierisches Leben entwickelt hatte. Clay meinte es gut, als er ihm von dem Hotel abriet. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Da saß sie bereits auf der Kante des Bambusrohrstuhls und lächelte ihn an. Es handelte sich um niemand anderen als die Schöne aus dem Flugzeug. Göster wunderte sich, sie in so einem Hotel zu treffen. Göster, mit OE. Mein Vorname ist zu lächerlich. Sophie, Delhi ist fürchterlich. Am besten, Sie fahren gleich nach Goa. Im Moment fand Göster allerdings gar nichts fürchterlich. Über ihnen zogen Bussarde ihre spurlosen Kreise und vor ihren Füßen bettelten Streifenhörnchen. Ich wollte mir das Observatorium anschauen. Das Observatorium in Jaipur ist weitaus eindrucksvoller. Glauben Sie mir. Ich verbringe jedes Jahr 1 oder 2 Monate in Indien. Ah, dann können Sie mir morgen sicher etwas von der Stadt zeigen. Darüber denke ich nach, wenn Sie mir einen Scotch einschenken. Sie sollten übrigens nicht in Jeans rumlaufen, sonst hält man Sie für einen kompletten Idioten. Als Sophie das sagte, fixierte sie ein stämmiger alter Mann mit einem Block auf dem Schoß. Göster bemerkte, wie er missbilligend das Kinn hob, um einen Blick von oben herab zu erzeugen, sich an der Stirn kratzte und schließlich nachsichtig lächelte. Göster wollte etwas Geistreiches sagen. Bestimmt ein pensionierter Postbeamter, der eine sentimentale Geschichte über Fische und Fischer verbricht. Nein, ein totgeglaubter Fluginsektenforscher von internationalem Rang. Er fliegt morgen und hätte sich sicher gern noch mal von mir unterhalten lassen. Göster glaubte, rot zu werden, denn der Mann erhob sich und kam auf ihren Tisch zu. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch. Dankeschön. Komischer Typ. Interessieren Sie sich für Astronomie oder Astrologie? Wegen der Observatorien. Nein, nur für Architektur. Das geht ja kaum. Man kann sich doch als Flugzeugkonstrukteur nicht nur um das Fahrwerk kümmern. Ich bin ja kein Konstrukteur, sondern Liebhaber. Werden wir sehen. Die Sonne senkte sich, wanderte nach rechts unten, schob sich langsam einem fest verwurzelten Wasserturm entgegen. Zwei dezente Schatten, die in ihrer Nähe gesessen hatten, huschten vorbei, da das Gespräch jetzt Dimensionen annahm, die niemanden wirklich etwas angingen. Ich habe noch nie mit einer blonden Frau geschlafen. Das war gelogen. Haben Sie schon ein indisches Mädchen versucht? Nein. Sollte ich? Auf jeden Fall. Die Haut ist unübertrefflich. Nur der junge Mulattinnen vergleichbar. Wird die indische Liebeskunst zu Recht so hoch gelobt? Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, worauf es einem bei der Liebe ankommt. Mir geht es nur um die Lust der Frau. Es ist grob fahrlässig, sich so von uns abhängig zu machen. Es ist so schön hier. Sie werden diese Nacht aber nicht schlafen können. Es ist viel zu heiß und Sie sind das nicht gewöhnt. Letzte Nacht, da habe ich in der amerikanischen Botschaft geschlafen. Es gab eine Klimaanlage. Ich war fürchterlich betrunken. Ein Käuzchen ahmte ein Kind nach, das ein Käuzchen nachahmte. Mir ist da eine komische Sache passiert. Ich weiß das alles. Clay hat es mir längst erzählt. Sehr viel Zeit, sich zu wundern, blieb Göster nicht mehr, denn Sophie stand auf. Als hätten beide gewusst, dass der letzte Rest Traumsand bereits die Entführung passierte, liefen sie in Gösters Zimmer, verrammelten Tür und Fenster, rissen sich die Kleider vom Leib. Sophie ließ sich rückwärts auf das Bett fallen und Göster stand vor ihr. Als in diesem Teil Delis der Strom ausfiel und somit auch das Licht erlosch. Göster hatte gerade ihre geöffneten Schenkel ertastet, da begannen die Dieselgeneratoren ihr stinkendes, gnadenlos lautes Nachtwerk. Und Göster erwachte. Mister, bitte, nur 5 Rupies. Sehen Sie nicht, sehen Sie mich an. Sie sollten Kindern niemals Geld geben. Mehr brauche ich. Das Mädchen, das sie vor dem Red Four anbettelte, war vielleicht 12 Jahre alt. Ein schmutziges Hemd, halblange verfilzte Haare, sehr hellhäutig. Man hätte sie auch für eine kleine Sizilianerin halten können. Ach bitte, Mister, nur 5 Rupien. Wenn Sie sich jetzt bitte nach links wenden würden. Vor diesem Tor lagen die Leichenhaufen. Es gab Dutzende Hinrichtungen an jedem Tag. Kein Palast besteht auf Dauer ohne Hinrichtungen. Bei jeder Kleinigkeit wurde die Todesstrafe verhängt. Die Scharfrichter kamen aus den Schlachten gar nicht mehr heraus. Rajketra. Was? Die Entdeckung des Mordplans in der Botschaft schien Göster plötzlich keine Ungeheuerlichkeit mehr. Das Ungewöhnliche lag in den Umständen. Alles war so klar und unverschlüsselt, dass es sich nur um ein Planspiel handeln konnte. Eine ausgemusterte Möglichkeit, aufgefunden unter Hotelrechnungen, chinesisch Vokabeln und standardisierten Sonnenuntergängen. Göster wusste nichts von indischer Politik. Wieso sollte dieser Mann sterben? Welche Rolle sollte er dabei spielen? Und warum sollte ihn das überhaupt etwas angehen? Am liebsten hätte Göster auf der Stelle ein Taxi zur amerikanischen Botschaft genommen. Klee könnte die Sache bei einem Gin Tonic in aller Ruhe erklären. Was haben Sie gesagt? Morgen soll von der Dachterrasse unseres Hotels aus ein Mann erschossen werden. Ein Missverständnis, ein Irrtum. Man versetzt sich in die Lage der Terroristen, um im Falle eines Falles reagieren zu können. Neu-Delhi bekommt ihn gar nicht, Gösta. Sophie erklärte seine Geschichte zu einer Halluzination, gewebt aus Klima und Alkohol. Sehr zärtlich legte sie ihre Hand auf seine Stirn. Wir sollten nach Goa reisen. In ein kleines Fischerdorf ohne Telefon und Zeitung. Die Hütte steht nur 20 Meter vom Strand. Zum Frühstück sehen wir weit draußen vor der Bucht die Delfine springen. Nehmen wir einen Drink? Es waren noch genau 24 Stunden bis zur mutmaßlichen Hinrichtung von Raj Khetra. Gösta lag auf dem Rücken. Er hatte getrunken. Der Gin dröhnte in seinen Schläfen. Yes. I have a love letter for you. Thank you. Leave Delhi. Go to Goa and have a nice time. Clay. Ein widerlicher Schwindel befiel Gösta. Leave Delhi. Go to Goa. Ein unerwarteter Tod hat gar nichts Schlimmes. Ein Fingerschnippen und alles ist vorbei. Ist nie gewesen. Der einfachste Ausweg bestünde darin, nichts zu tun, abzuwarten oder nach Goa zu fahren. Wenn man seine Aufgabe nicht zur Kenntnis nahm, war es ausgeschlossen, daran zu scheitern. Doch Gösters letzter bewusster Gedanke, bevor der Schlaf sich seiner annahm, war die vermessene Idee, dass er nur nach Indien gekommen sei, um Raj Khetra vor dem sicheren Tod zu retten. Gegen 2 Uhr nachts tastete sich ein kleiner gelber Lichtpunkt über die Bettdecke, verschwand momentelang in einer Falte, um ein paar Zentimeter weiter erneut aufzuleuchten. Gösta erwachte mit verdorrter Kehle. Eine Sekunde brauchte er, um sich zu vergegenwärtigen, wo und zu welcher Zeit seines Lebens er sich befand. Er entdeckte den Lichtpunkt, unterstellte ihm eine eigenwillige Bedeutung und rollte sich vom Bett. Du solltest dich mehr um die Schönheiten des Landes kümmern. Ach ja, findest du? Ich mache mir ein wenig Sorgen um dich. Dein Verhalten wäre bestimmt auch nicht im Sinne deiner Mutter, der du ja dieser Reise verdankst. Du solltest in den Bergen von Goa, unterhalb der Dudhsagar Falls, im glasklaren Wasser schwimmen. Du bist doch ein hervorragender Schwimmer. In den Essen über dir fickt King Louis seine Mätresse. Stattdessen mischst du dich in Dinge ein, die dir nicht angehen. Heute Nacht befand ich mich im Suche eines Zielgerätes. Wer in diese Gemischt aus Rassen und Religionen, Kasten und Klassen die Fackel des Hasses wirft, der wird einer Feuerbrunst erleben, in der er selbst untergeht. Wer sich in Gefahr begibt, der wird darin umkommen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Du kennst diese Sprüche. Gösta kannte diese Sprüche. Darum ist es Gebot, jeden Fanatiker mit dem Feuer zu bekämpfen. In einem Land wie Indien kann man nicht ernsthaft davon sprechen, dass individuelles Leben einen Wert hat. Um es kurz zu machen, mein Fehler wurde natürlich registriert, aber meine Stellung ist so, dass mir daraus keine Gefahr entsteht. Dir aber schon. Wir könnten dich aus dem Verkehr ziehen, bis die Sache beendet ist, aber das ist nicht die Lösung, die ich persönlich bevorzugen würde. Cheers. Prost. Warum wollte man mich erschießen? Niemand wollte dich erschießen. Wir müssen ganz sicher gehen. Das Leben vieler Menschen hängt von unserer sauberen Arbeit ab. Wir haben es hier mit einem gefährlichen Mann zu tun. Selbst wir wissen nicht genau, für wie viele politische Morde und Massaker er verantwortlich ist. Gösta wusste nichts zu antworten. Du bist dabei, dich in die Angelegenheiten eines Landes zu mischen, von dem du kaum den Namen kennst. Göster wollte Indien sagen, ließ es aber bleiben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Mann ohne größeren Schaden aus dem Weg zu räumen. Es handelt sich um Notwehr. Ganz genau. Und wenn ich nicht mitspiele? Dieses Land baut Atombomben am Fließband. Es braucht Ruhe, Stabilität. Um es deutlich zu sagen, wir können auf dich keine Rücksicht nehmen. Was war also heute Nacht? Ein Tier. Ich verstehe nicht. Ein, wie sagt man, Leuchtinsekt. Ein Glühwürmchen. Ganz genau. Welche Rolle spielt Sophie in diesem Spiel? Das ist kein Spiel. Such dir eine aus. Wir gehen in den Zoo. Abgesehen davon habe ich heute Morgen entdeckt, dass die Dachterrasse unseres Hotels abgesperrt ist. Ach, Ihre fixe Idee. Ich war lange nicht im Zoo. Heute Abend wissen wir, ob ich verrückt bin. Ich gehe aufs Dach. Und was wollen Sie machen? Warten. Und wenn tatsächlich etwas passiert? Ich habe mir gestern eine Waffe gekauft. Zumindest hatte er das geträumt. Sie müssen hier nicht flüstern. Hier spricht kein Mensch Deutsch. Und außerdem sind Sie ein Kindskopf. Göster, fahren Sie morgen mit mir nach Goa. Ein Freund von mir hat dort eine Hütte am Strand. Ich bekomme heute den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel, Liebling. Hast du was für unseren jungen Freund? Ich konnte es so schnell nicht anders bekommen. Die Sache ist nicht abgedeckt. Du musst es in Wasser auflösen. Noch was. Es empfiehlt sich nicht, betrunken zu sein, wenn man das Zeug nimmt. Gibt es einen Gecko an der Wand, hält man sich für den Gecko. Gibt es keinen, hält man sich für das Stück Wand, auf dem der Gecko sitzt. Sie müssen ganz sicher morgen fahren? Mhm. Sophie nickte, und die Ausdruckslosigkeit, mit der sie das tat, gab der Geste ein besonderes Gewicht. Jedenfalls bildete Göster sich das ein. Ich muss los. Sehen wir uns nachher? Gerne. Wo? Ich tauche einfach irgendwann auf. Göster befand sich auf der Suche. Er suchte jemanden, wollte sich aber nicht eingestehen, warum er scheinbar ziellos durch immer die gleichen Straßen lief. Er hätte es sich nicht eingestanden, aber er war auf der Suche nach der kleinen Bettlerin, die ihm nicht aus dem Kopf ging. Ihre nackten Fußsohlen, als sie weglief, den Schein wie eine Trophäe über dem Kopf schwenkend. Sie hatte ihn bestimmt schon vergessen. Mehrmals hatte er geglaubt, fündig geworden zu sein, aber Irrtum reihte sich an Irrtum. Er wollte es gerade aufgeben und war schon auf dem Weg zum Taxistand vor dem Lad vor. Da entdeckte er den Fluginsektenforscher an einer Fressbude. Er stocherte mit seinem Stock im Staub herum und ließ sich eine Süßigkeit in Papier einschlagen. Entschuldigung? Sie verstehen ja wohl überhaupt nichts. Sie müssen mir helfen. Bestimmt nicht. Ui, Idrau! Idrau! Eine Fahrradrikscha? Das ist völliger Unsinn. Im Gegenteil. Sie, Grünschnabel. Ich brauche eine Auskunft. Ha. Ich brauche eine Auskunft. Das sagten Sie bereits. Gibt es in Delhi Glühwürmchen? Der Fluginsektenforscher schlug mit einem Stock die Luft in Scheiben. Trinken Sie weniger, junger Mann. Gibt es hier Glühwürmchen? Lampyris noctiluca? Völlig ausgeschlossen. Auch keine Fausus pendicula. Wissen Sie eigentlich, wie sich Glühwürmchen fortpflanzen? Keine Ahnung. Die Weibchen, die flügellos sind, liegen im Gras und halten ihren glühenden Arsch nach oben. Und die Männchen lassen sich drauffallen. Göster betrachtete seine schmutzigen Fingernägel. Es rauschte in seinen Ohren. In Goa löste sich eine Kokosnuss von einer Palme und fiel in der Nähe eines Hundes zu Boden. Und in Rotchina kippte ein Sack Reis. Wo gehst du hin? Ins Hotel. Du bist müde? Ja, es ist sehr heiß. Wegen der weißen Haut? Ja, vielleicht. Ich habe auch weiße Haut. Schau her. Sie hatte mit zwei Jungen auf einer Bastmatte in der Nähe des Imbissstandes gekauert. Ertappt, aber doch beherrscht genug, hatte Göster sich umgedreht und war davongeschlendert. Nach weniger als 5 Metern schloss sie zu ihm auf. Das Vorankommen inmitten der vielen Menschen wäre einfacher gewesen, hätte er sie an der Hand genommen. Aber das traute er sich nicht. Dein Freund ist ein böser Mann. Wer? Sie schlug mit der Hand durch die Luft. Der mit dem Stock. Der indische Dialog ähnele immer einem Verhör, hatte Sophie gesagt. Der Name des Mädchens war Charlie oder Shalini. Wer waren die Jungs, bei denen du gesessen hast? Keine Ahnung. Wo sind deine Eltern? Weg. Was heißt weg? Sie schlug sich auf den Hintern. Weg heißt fort. Die sind nicht in der Stadt. Hier? Ja. Nein, sie sind Verwandte. Sie leben bei Verwandten. Das Mädchen wiegte ihren Kopf in jener Mischung aus langsamem Schütteln und Nicken, die auf Europäer so irritierend unentschieden wirkt. Ja, sie sind Verwandte. Auf einer kleinen Bühne am Straßenrand sah man zwei Äffchen in eindeutiger Position. Der Schausteller trennte sie mit Stockschlägen unter dem Gelächter der Zuschauer. Eigentlich hätten die Akrobaten durch gegenseitig hingehaltene Reifen springen sollen. Janini, möchtest du was essen? Oder Süßigkeiten? Nein. Was wünschst du dir? Ich möchte gerne mal ins Kino. Gut, gehen wir ins Kino. Aber hier gibt es kein Kino. Ich weiß, wo ein Kino ist. Bleiben Sie lange in Delhi? Nein, morgen fahre ich nach Goa. Sie mögen Indien nicht? Doch, ich mag Indien. Aber warum fahren Sie denn nach Goa? Liegt Goa nicht in Indien? Goa ist krank, dekadent, pervers. Göster überlegte, ein Fax an die amerikanische Botschaft zu schicken. Lieber Klee, blas die Sache um alles in der Welt ab, denn sonst werde ich euch dazwischen funken und einen internationalen Zwischenfall provozieren. Meine Entdeckungen sind bei einem Notar hinterlegt. Entdeckungen sind bei einem Notar hinterlegt. Sollte mir etwas zustoßen, kann man sich den Rest denken. Ich lebe im festen Bewusstsein, dass mir als Europäer nichts passieren kann. Dein Göster. PS, wenn es ruhig bleibt, dann bin ich in 2 Tagen in Goa. Ich habe geträumt, wir würden uns dort wiedersehen. Allein das macht meine Reise unumgänglich. Ins nächste Kino, bitte. Charlie klopfte verträumt mit ihren Fingergelenken gegen die Scheibe. Dass sie in einem Taxi fuhr, hatte sie schon vergessen. Die weiche Rückbank und das Geschüttel machten sie schläfrig. Und abwechselnd stellte sie sich das Kino vor, mit sich darin im Dunkeln vor der strahlenden Leinwand. Oder den Film selbst mit wunderschönen Kleidern, Musik und Ananas. Das Kino oder den Film. Sich im Kino, sich im Film. Es ist keine gute Idee, mit der Kleinen in ein Kino zu gehen. Warum? Sie könnten großer Ärger bekommen. Es ist nicht so, dass man Ihnen oder der Kleinen das Kino nicht gönnt. Ein gemeinsamer Kinobesuch ist nicht grundsätzlich unmöglich. Aber es gibt immer ein paar Menschen, die Geld machen will. So kurz vor dem entscheidenden Abend wollte Göster kein Risiko eingehen. Ins Hotel also. Hä? Was ist? Wo soll ich hinfahren? Das sagte ich bereits. Gibt's dabei irgendein Problem? Allerdings. Wo fahren wir jetzt hin? Es gibt in Delhi mehr als ein Hotel, Sahib. Fahren Sie mich irgendwo hin, wo ich einen Fax abschicken kann. Du musst aussteigen. Kein Kino? Nein, kein Kino. Unsere Götter reiten auf Tigern. Eure auf Esel. Schade nur, dass die Weberei Kutuk in Bombay so gar nichts mit Gösters Fax anfangen konnte. Ein Klee war dort unbekannt. Und offensichtlich handelte es sich auch nicht um eine Bestellung. Okay. Oh, das ist doch mein Zimmer. Davon bin ich jedenfalls ausgegangen. Die Tür war offen. Ah, ja. Ich habe uns Uzzis fertig gemacht. Uzzis? Was in aller Welt sind Uzzis? Das wissen Sie wirklich nicht? Erstens israelische MPs, zweitens Ihr Drink. Ich brauche eher einen Kaffee. Keine Angst, das Zeug wirkt Wunder. Was ist denn da drin? Alles, was gut ist. Banane, Grenadinen, Limone, Gin, Sekt. Chin Chin. Prost. Güster versuchte angesichts der Tatsache, dass demnächst ein sehr prosaischer Mann aus ihm unbekannten Gründen ein paar Meter von ihm entfernt heimtückisch ermordet werden sollte und er den festen Willen hatte, dies zu verhindern, seine Gedanken zu ordnen. Wissen Sie, das Seltsame ist, das Ganze hat mit mir nichts zu tun. Der Raum ist anwesend, wollte Göster noch sagen. Aber das erschien ihm zu Recht ein wenig absurd. Göster lag auf dem Bett. Die Wände und der Boden des Zimmers waren an seinen Körper gekoppelt. Sobald die Waagerechte seines Rückens nach unten wegkippte, beeilte sich die Decke, der Bewegung zu folgen und zog die ihm gegenüberliegende Wand in eine angemessene Position. Diese hübsche Übereinstimmung führte Göster zu der Annahme, dass er lächelte. Er sieht aus wie eine schwitzende Leiche, dachte Sophie. Göster, wie fühlen Sie sich jetzt? Göster, wie fühlen Sie sich jetzt? Es gelang ihm nicht, den Sinn der Frage zu erfassen. Göster hörte Clays Stimme. Göster, wie fühlen Sie sich jetzt? Im Oktober 1984 ereilen Indira Gandhi die Kugel ihrer Sikh-Leibwächter. Hören Sie noch, was ich sage. Anschließend gehen marodierende Hindus auf Sikhs los. 2000 Tote. Kein einziger an den Ausschreitungen beteiligter Hindu wird zur Rechenschaft gezogen. Wir sehen Raj Khetra, wie er mit zwei Freunden in das Haus eines Seidenhändlers eindringt. Der Seidenhändler, der keinen Moment am Ende seiner Familie zweifelt, stürzt sich auf den ersten Eindringling. Und tatsächlich gelingt es ihm, den Uniformierten die Kehle durchzuschneiden, bevor er von Khetra niedergeschossen wird. Göster, wie fühlen Sie sich? Khetra beschäftigt sich anschließend mit der Frau, während sein Kamerad mit dem blutigen Dolch ins Hinterzimmer geht. Als die Kinder hören, dass die Tür aufgebrochen wird, versteckt der Junge seine vor Angst gelähmte Schwester unter einem Tuch. Schiffsschrauben wummerten zwischen Gösters Schläfen und an den Wänden stemmten sich die Dampfer gegen die Strömung. Rostiges Rot. Natürlich, er hatte getrunken. Aber da war noch etwas anderes. So kannte er sich nicht. Delhi besitzt keinen Hafen. Der Ventilator ist keine Schiffsschraube. Ein leichter Fieberanfall, dazu der Alkohol. Natürlich, eine halbe Stunde schwitzen, dann geht es wieder. 10 Minuten später ist es still im Haus. Raj Khetra will das Kind sehen. Der Anblick, der sich ihm bietet, ist selbst für ihn nicht leicht zu ertragen. Es scheint fast, als hätte sein Freund sich Mühe gegeben, das Fleisch von den Knochen zu schaben. In diesem Moment zieht das Mädchen das Tuch vom Kopf. Sie schaut weder auf die verstümmelte Leiche ihres Bruders noch auf Raj Khetra. Raj Khetra weiß, was zu tun ist. Wie Rosen, denkt Khetra, als sich kurz hintereinander mehrere Stellen im Hemd des Mädchens rot färben. Wie fühlen Sie sich? Und plötzlich klärte sich alles. Göster hatte sich hingelegt, weil er fieberte. Es war noch ungefähr eine Stunde Zeit bis zum Attentat. Nun galt es, sich zusammenzureißen, die Dinge zu sehen, wie sie waren. Sophie saß in der Nähe seiner Oberschenkel auf dem Bett. Er lag auf dem Rücken. Göster, wie fühlen Sie sich? Der Satz hatte mit seinem Namen begonnen. Der Satz, war eine Frage. Die Frage hatte mit seinem Namen begonnen. Da konnte er wieder ansetzen. Sie hatte ihm eine Frage gestellt. Gösta, wie fühlen Sie sich? Wenn jemand den Tod verdient hat, dann dieser Mann. Und du wirst uns nicht daran hindern. Gösta glaubte zu lächeln. In Wahrheit hatte er keine Beherrschung über seine Gesichtsmuskeln. Die Droge trieb einen Stollen nach dem anderen durch sein Bewusstsein. Bald klappte das Häuschen der Zurechnungsfähigkeit zusammen. Schlaf gut, Kleiner. Und dann erschien Gösta seine Mutter, wie sie mit ihrer kräftigen Hand eine Postkarte aus dem Briefkasten zog. Liebe Mutter, ich komme ganz im Sinne Indiens zu mir. Alles Liebe. PS, ich werde niemals ein Haus bauen. Sie steckte die Karte in die Verglasung des Wohnzimmerschrankes. Im von ihr über alles geliebten Modellbau der Diplomarbeit hatte er in einem Pfeiler ein Bild von ihr eingelassen. Oder eine Barbiepuppe, eine kleinere Whiskyflasche. Jedenfalls würde sie ihren Sohn nie wiedersehen. Gösta kam die Tränen. Ja. Do you want anything to drink? Diet Coke? Orange Juice? Noch eine halbe Stunde, dann haben Sie es überstanden. Gösta blinzelte zu seiner Sitznachbarin. Ein leichtes Zögern in seinem Kopf. Ein willentliches Aussetzen, eine kurze Weigerung, den Faden wieder aufzunehmen. Another gin? Der Inder mit den empfindlichen Innereien wunderte sich noch, warum Sophie sein Gesicht mit einem Foto verglich. Gösta wusste, was jetzt kam. Aber war es nicht so, dass dem Mann ohne das Wissen Göstas nichts passieren konnte? Von Rajketras Ermordung stand nichts in der Zeitung. Gösta hatte den Zeitpunkt verschlafen, betäubt und gelähmt von Sophies Zaubertrank, wild halluzinierend. Morgens hatte Sophie Gösta unter die Dusche geschleppt, hatte seine Sachen in den Rucksack gestopft und ihm mitgeteilt, dass man in 2 Stunden zusammen nach Goa fliegen werde. Und keine Widerrede. Der Sand der Bucht war fein, weiß, und stieg man aus dem Wasser, klebte er nicht, sondern schied sich bei der leisesten Regung von der Haut. Wie an ihrem ersten Abend redeten sie über die Tierwelt. Ich liebe Eichelhäher. Descartes war ein Trottel. Gib mir deine Hand. Gösta zog Sophie die kleine Mauer vor der Hütte hoch. Der Moment des Gleichgewichts nahm die Schwere und die Schwerelosigkeit der Liebe vorweg. Ein Frosch saß auf der Bank vor der Hütte und bewachte ihr Liebesspiel. Ich muss noch mal los, in den Nachbarort, telefonieren. Soll ich mitkommen? Du ruhst dich aus. Ich bin bald wieder da. Pass auf dich auf. Sophie blieb lange weg. Mehrmals glaubte Gösta, ihren Schattenriss am Bachufer auszumachen, aber immer erwiesen sich diese stummen Wesen als Trugbilder. Auf Göstas Anruf hin erstarrten sie oder duckten sich weg. Gösta durchsuchte die Hütte nach etwas Alkoholischem. Unter einer Zeitschrift lugte die Ecke einer Postkarte hervor. Sie war an Sophie adressiert und in Delhi abgestempelt. Liebe Sophie, du weißt, ich bin ein altmodischer Mensch mit Sinn für Fairness. Du hast genau einen Tag mit dem Kleinen. Kann es kaum erwarten, Clay. Du hast genau einen Tag mit dem Kleinen. Kann es kaum erwarten. Es gab keine Möglichkeit, Palolem noch in der gleichen Nacht zu verlassen. Während der nächsten Stunden wiederholte Gösta sich immer wieder den einen Satz. Natürlich werden sie mich finden. Natürlich werden sie mich finden. Natürlich werden sie mich finden. Eine Schweinerei, was die einem hier als Spiritus verkaufen. Der Kleine beginnt bereits, sich aufzulösen. Auf dem Tisch, an dem der Fluginsektenforscher saß, standen 2 Flaschen. Die eine enthielt Old Monk Rum. In der anderen schwebte ein fingergroßer Hai. Eine Ölfunzel verbreitete gelbes Licht. Hatten Sie ein paar schöne Tage? Göster bemerkte den Fluginsektenforscher erst, als es zu spät war, ihn zu ignorieren. Der Bus hatte Göster am Morgen in den nächsten größeren Ort, nach Kolva, gebracht. Gegen ein Trinkgeld gelang es ihm, sich ohne den Pass zu zeigen, im Silversands Hotel einzumieten. Das Zimmer hatte einen Balkon zu einem Innenhof mit Swimmingpool. Den Tag verbrachte er damit, durch die Lamellen der Jalousie einige Halbschöne am Becken zu beobachten und Bier zu trinken. Einen Flug nach Europa gab es erst in 2 Tagen. Erst als es dunkel wurde, wagte er sich nach draußen. Er ging den Strand entlang. Der Geruch gebratenen Fisches hatte ihn schließlich an die kleine Bar gelockt. Eigentlich müsste ich Ihnen böse sein. An sich schon ein todeswürdiges Verbrechen, mir eine Geliebte auszuspannen. Haben Sie schon gegessen? Probieren Sie den Thunfisch. Am besten, Sie bestellen gleich eine doppelte Portion. Ach, übrigens, wo ist Sophie? Vielleicht wissen Sie viel besser als ich, wo Sophie steckt. Obwohl ich sehr oft betrunken bin, habe ich noch nie die Sonne doppelt gesehen. Da Sie schon mal hier sind, es gibt natürlich ein Tier, das dem entspricht, was Sie als Glühwürmchen bezeichnet haben. Aber ich bin kein großer Freund von Ungenauigkeiten. Und was Sophie angeht, ich habe keine Ahnung, wo sie sich aufhält. Dabei ist die Welt doch so klein. Ein indisches Sprichwort sagt, wenn der Mensch am Leben bleibt, so sieht er Hunderte von Glücksfällen. Hat sie Ihnen etwa den Laufpass gegeben? Göster, trinken Sie noch ein Bier mit mir? Ja. Ja. Wissen Sie, Göster, ich habe viel über Sophie nachgedacht. Ohne Ihnen mein Herz ausschütten zu wollen, ich glaube, diese Frau ist so faszinierend, weil sie leer ist. Leer wie ein Medium. Sie transportiert Dinge in Umlaufbahnen um sich herum. An sie heran kommt eigentlich nichts. Göster glaubte nicht an den Zufall dieser Begegnung. Sie wissen, warum ich Sie nach den Glühwürmchen gefragt habe? Nein. Weil man mich erschießen wollte. Für mich als Biologen gehört man als Toter zum unbelebten Teil der Natur. Nur ein gradueller Unterschied. Der Fluginsektenforscher hob langsam die Flasche mit dem Hai an. Der Fisch drehte sich leicht und zeigte Göster seine Schwanzflosse. Ich muss irgendwann einen großen Fehler gemacht haben. Lassen Sie uns ein bisschen am Strand entlang gehen. Ich löste mich aus der Umarmung meiner kleinen Schwester, kroch aus der Hütte und rannte wie jeden Morgen zum Strand. Der Himmel lag grau über dem Meer. Es war noch sehr früh und keine Menschenseele war auf den Beinen. Zwischen meinen Beinen hindurch schaute ich zu unserer Hütte. Die Palmen standen auf dem Kopf. Die Blätter waren schwarz, weil eine grelle Morgensonne durch sie hindurch schien. Nicht weit rechts im Sand lag eine leere Limonadenflasche. Für die gab es 2 Rupien. Daneben lag ein Mensch. Aus der Bauchhöhle hing ein Stück Darm. Es sah künstlich aus, wie ein farbloses Stück Plastik. Mich erinnerte es an den Stutzen meines Wasserkanisters. Auch meine Freundin hatte man vor einem Jahr als Wasserleiche gefunden. Dabei wusste jeder, dass ein Polizist sie erschlagen und dann ins Meer geworfen hatte. Wie bei diesem hässlichen Weißen waren ihre Augen von einem hungrigen Fisch herausgefressen worden. Die Identität des Toten war lange Zeit nicht festzustellen. Es fehlte niemand. Niemand in Kolva hatte diesen Mann je gesehen. Gösters Mutter erhielt 2 Wochen später ein Polaroid ihres Sohnes. Es zeigte ihn im Schulterstand auf 2 kleinen Mäuerchen im Observatorium von Delhi. Der Briefumschlag war in Paris aufgegeben. Die Mutter dachte sich nichts dabei und steckte das Foto falsch herum in die Verglasung des Wohnzimmerschrankes. Delhi. Indisches Kriminaltraumspiel von Markus Braun. Es sprachen Erzähler Gunter Schoß, Göster Martin Engler, Sophie Christine Marquitain, Clay Kelvin Burke, Charlie Tanja Kahana, Fluginsektenforscher Traugott Bure, sowie Imtias Ulhak, Thomas Höhne, Irshad Panjatan und Kirstin Petri. Ton und Technik Dietmar Rözel und Christiane Köhler. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Gerd Bessler. Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie Klaus Schmitz.